die Möglichkeit ist nicht auszuschließen. Allerdings sind die Ziele der Revolutionäre ja nicht genau definiert. Es geht also um die extrem unpopuläre Gestalt von Ahmadinejad, der ja auch im Westen keinen sehr guten Ruf genießt, aber revolutionäre Ziele als solche, die unterschiedlich sind von der jetzigen Theokratie im Iran, sind nicht zu erkennen, denn Massaoui war ja immerhin viele Jahre lang unter Khomeini Ministerpräsident gewesen. Eine der Forderungen ist jedenfalls, dass Iraner nun auch die Abschaffung des Gottesstaates fordern. Das ist ja eigentlich ungeheuerlich. Das ist der Bruch, das ist der berühmte Artikel 5, nicht wahr, der die Statthalterschaft des auserwählten Schriftgelehrten, das traf auf Khomeini zu, auf Khamenei natürlich sehr viel weniger. Und was jetzt natürlich bedroht ist, ist nicht nur die Autorität von Ahmadinejad, was relativ leicht auf die Schulter zu nehmen wäre, sondern die Autorität des höchsten geistlichen Führers, nicht des Ayatollah Khamenei. Das käme, sagen wir, einer revolutionären Veränderung vorbei, aber vergessen wir eines nicht. Die Regierung, das Regime hat seine Kräfte noch nicht eingesetzt. Und wir stellen eines fest, was mich immer außerordentlich überrascht hat. Der amerikanische Präsident ist viel zurückhaltender als die europäischen Politiker, die immer noch meinen, sie seien in der Ära Bush, wo man überall intervenieren muss und überall Vorschriften machen muss. Die deutschen, auch französische Politiker mischen sich ein, während die Amerikaner sagen, um Gottes Willen, wir wollen nicht, dass Amerika ein Thema dieses Streites gibt, der möglicherweise in einen Bürgerkrieg ausarten sollte. Wenn es zum Bürgerkrieg kommt, das kann man heute schon sagen, werden am Ende die Pasdaran, die Revolutionswächter, den Ausschlag geben, aber dann würde sehr viel Blut fließen. Halten Sie die Reaktion der Bundesregierung für richtig? Der Außenminister Steinmeier hat den iranischen Botschafter einbestellen lassen am Sonntag. Ja, aber natürlich kann man das als sehr positiv empfinden. Warum macht die deutsche Regierung nicht das Gleiche, wenn in Ägypten der Präsident Mubarak mit mehr als 90% wiedergewählt wird? Oder wenn in Algerien zum Beispiel, wo ja auch eine islamische Partei die Mehrheit gewonnen hatte und durch einen Putsch beseitigt wurde, wenn dort Unruhen sind? Warum interveniert die Bundesregierung nicht, wenn Hamas in Palästina die Wahl gewonnen hat und wird als verbrecherische Organisation deklariert, also ausgeschlossen aus politischen Sicht? Das alles macht keinen richtigen Sinn. Und man muss eines sagen auch. Man sollte mal ein bisschen in die Vergangenheit blicken, zum Beispiel auf Ungarn. Als die Ungarn ihren Aufstand machten, 1956, wurden sie vom Westen derart ermutigt durch solche Demarschen, dass sie glaubten, der Westen interveniert zu ihren Gunsten. Und was kam, es waren die russischen Panzer. Und man sollte sowas vor Augen halten, wenn man da nun mit allen Mitteln versucht, die Opposition im Iran stark zu machen. Da ist eben die Position von Obama sehr, sehr viel klüger. Inzwischen können die Europäer von den Amerikanern wieder was lernen. Ist Obama nicht in der Klemme, der amerikanische Präsident? Denn wenn er die Opposition zu sehr unterstützt, könnte er sie diskreditieren, also im Iran unglaubwürdig machen. Völlig richtig, aber man muss nicht meinen, dass die europäischen Demarschen einen anderen Effekt haben. Nicht die Europäer sind Teil des Westens und wie ich die Muslime kenne, die muslimischen Radikalen vor allem, sehen sie diese Regierungsdemarschen im Grunde als eine im Auftrag der Amerikaner vollzogene Demarsche. Man muss sich immer in die Haut des anderen versetzen können. Der iranische Botschafter in Berlin wurde auch deshalb einbestellt, weil die Berichterstattung, insbesondere auch der ARD, eingeschränkt ist. Ein ARD-Techniker wurde festgenommen. Ist den Mullahs die Reaktion des Auslands da völlig egal oder ist es eine Notmaßnahme, weil man sich nicht mehr zu helfen weiß? Ja, ich glaube, es ist eine Muss, es ist beides. Es ist eine Notmaßnahme, aber im anderen kommt es ihnen auf die Innenpolitik an im Moment. Und sie wollen natürlich nicht, dass also die Bilder in die alle Welt gehen. Ich persönlich kann das nur als Einschränkung der Pressefreiheit verurteilen. Aber es ist ja nicht der einzige Platz, wo so etwas passiert. Aber da regt man sich weniger auf. Aber wie gesagt, es ist absolut zu verurteilen. Und vor allem, es ist ja ein Rückschritt gegenüber den Freiheiten, die bisher schon bestanden hatten. Die religiösen Führer im Iran, die haben sich bisher zum großen Teil auffällig zurückgehalten. Riskieren die etwas, wenn die sich äußern? Ist es ein gutes Zeichen, dass die abwarten? Ja, das ist ja das, was in Europa zumal völlig verkannt wird. Ahmadinejad ist zwar ein zutiefst religiöser Mensch, aber er hat sich gegen einen großen Teil des etablierten Klerus gewandt, der ungeheure Privilegien an sich gerissen hat, ungeheure Reichtümer, wie zum Beispiel seinen Erzfeind Rafsanjani, sodass, sagen wir, diese Massenbewegungen in Teheran nur erklärt werden können, weil ein großer Teil selbst des höchsten Klerus gegen Ahmadinejad steht. Und gefährdet das wiederum die Position von Ayatollah Khamenei, der ja dieses Wahlergebnis sehr früh verkündet hat? Ja, und wenn die Sache sich beruhigt, und Moussaoui scheint ja ein vernünftiger Mann zu sein, er sagt seinen Mitstreitern, bleibt von der Kundgebung weg, weil gerade die Kundgebung von Ahmadinejad im Gange ist. Also er versucht zu besänftigen. Aber wenn die Position des obersten Führers, überhaupt die Funktion des obersten Führers in Frage gestellt wird, dann schlägt die Stunde der Passeran. Und die sind nicht zu unterschätzen, nicht wahr? Das ist eine revolutionäre Truppe mit ungeheuren Mitteln. Also das Verhältnis zwischen Armee und Pasdaran wird manchmal verglichen im Iran mit dem Verhältnis zwischen Wehrmacht und Waffen-SS ein bisschen. Aber diese iranische Elitetruppe wird natürlich die Entscheidung dann herbeiführen. Das wird gar nicht lange dauern, aber es wird viele Tote kosten. Und das wäre selbstverständlich schrecklich. Der Revolutionsführer ist eigentlich auf Lebenszeit gewählt. Kann er dennoch abgesetzt werden, legal? Ja, der Wächterrat ist ja dabei, gewisse Wahlpunkte zu kontrollieren und zweifellos hat es Unregelmäßigkeiten gegeben, vor allem in Aserbaidschan, wo die Person des Oppositionsführers Moussaoui populär ist. Er stammt von dort. Aber man darf eines nicht vergessen, der Groß-Ayatollah Khamenei ist auch ein Aseri, stammt auch da oben, ist also im Grunde kein Perser, sondern ein Türke. Alles Dinge, die man hier nicht weiß.